In Palermo übernahm Konsul William Bishop die traurige Pflicht, sich um die Überstellung von Petrosinos sterblichen Überresten zu kümmern. Eine Reederei erklärte sich bereit, den Leichnam auf einem ihrer Dampfer zu befördern. Doch als der Tag der Abfahrt nahte, rief ein Vertreter der Reederei beim Konsul an. Sein Leben war bedroht worden, weil er sich auf die Sache eingelassen hatte. Er stieg aus dem Vertrag aus. Hastig suchte der Konsul Ersatz und fand schließlich ein anderes Schiff, das Petrosino nach Hause bringen würde. Der Leichnam wurde in einen mit Zink ausgekleideten Walnusssarg gelegt und auf dem Weg zum Pier von 80 italienischen Polizisten bewacht. Zum Abschied trug man den Sarg noch einmal durch die Innenstadt Palermos, gefolgt von einem langen Zug aus Würdenträgern und Politikern der Gegend und unter den Blicken neugierig sich auf ihren Balkonen drängender Zuschauer. Mir kam es vor, erinnerte sich später einer, als begleite die bewaffnete Polizei die Leiche aus Furcht, Petrosino könne wieder auferstehen und die Schuld derer herausbrüllen, die ihn seinen Mördern überlassen hatten. Der Leichenzug war gespenstisch stumm. Niemand rief Segenswünsche, keine Frauen weinten vor dem Sarg. Männer behielten angesichts des Leichenwagens ihre Hüte auf, verweigerten dem Toten auch noch diese Ehre. Unter Drohungen, man würde das Schiff mit dem Leichnam nicht aus dem Hafen lassen, legte Bishop die amerikanische Flagge über den Sarg und sah zu, wie er auf das Dampfschiff Slavonia geladen wurde, das einige Monate später berühmt werden sollte, als es vor den Azoren auf Grund lief und den ersten SOS-Ruf der Welt absetzte. Bestimmt atmete der Konsul erleichtert auf, als das Schiff den Hafen ungehindert verlassen hatte. Bishop sollte Petrosino bald nach Amerika folgen. Er erhielt einen Drohbrief, und aus einem Schreiben an die Polizei ging obendrein hervor, was ein Bürger in der Nähe einer Apotheke auf der Via Maqueda mit angehört hatte. Falls der amerikanische Konsul sich für Petrosino interessiert, hatte ein schwarzhaariger Mann gesagt, mach ich ihn kalt, dann kommt er auch tot nach Amerika. Verbittert merkte Bishop an, Palermos Polizeichef habe ihm anvertraut, die Umstände von Petrosinos Tod spielten keine Rolle. Hätte man den Detective zur Mittagszeit auf dem Rathausplatz vor 100 oder 1000 Zeugen hingerichtet, würde trotzdem niemand aussagen. Bishop nahm einen Dampfer nach Amerika und folgte Petrosinos Sarg über den Atlantik. Präsident Taft bat, er möge nach Ankunft in New York den Zug nach Washington nehmen und ihm vom Mord berichten. Der Konsul war gerne einverstanden.